Gras in der Luft, Gras in meinen Lungen. Woher kommt der Duft? Wo ist der Entsprung? Das ist ja Gras in meinem Joint, yeah. Das ist ja Gras in meinem Joint, yeah. Gras in der Luft, Gras in meinen Lungen. Woher kommt der Duft? Wo ist der Entsprung? Das ist ja Gras in meinem Joint. Als wäre es so, spür nicht mal in Schwanz, alles auf von dem Bruder.